Hallo? Pancho, ich begrüße Sie. Ja? Es geht sich um Folgendes, und zwar, ich rufe an wegen der Katze. Also, wir bräuchten die ganz dringend. Ja, also, wir haben noch 3 Kartäuserbabys. Mehr haben Sie nicht? Nee, 3 Stück haben wir. Ja, das Problem ist, wir haben gleich für 12 Personen, ne? Ja. Wie groß sind die denn, wie schwer? Das weiß ich nicht so genau, also, sie sind stabil. Das Problem ist, wenn die gar sind, sind die ja nicht mehr so schwer, ne? Wollen Sie die kochen? Nee, dünsten. Wie? Was? Ja, Katzen dünsten. Wollen Sie die dann essen? Ja, sicher. Ich rufe hier an vom China-Restaurant Panzer. Ja. Und wir haben gleich 12 Personen. Ja, schön, da kochen Sie was anderes. Ein Schwein, aber doch keine Katze, die gestört hat. Wieso das denn? Sie hatten doch inseriert. Was? Sie haben doch inseriert, dass Sie Kartäuserkätzchen haben. Verkaufen? Ja. Ja? Aber nicht an einen Koch, der die dann kocht. Ja, wir kochen die ja nicht. Ja, sie dünsten die aber. Richtig. Ne? Ja, haben Sie sie noch mal alle? Nee, wir haben die noch nicht alle. Uns fehlen 3 Stück, ne? Weil, also eigentlich bräuchte ich 5. Ja, schön, das geht mir im Arsch vorbei. Was sind Sie hier für ein Perverser? Ja, aber Sie verkaufen die doch. Ja, aber da, wo die Katzenbabys es gut haben. Ja, die haben es ja bei uns erstmal gut. Ja, im Topf oder was? Nee, die werden gedünstet. Ey. Also so mit Aluminiumfolien ein bisschen. Ey, ich möchte das hier nicht erklärt haben, okay? Du. Wir bräuchten die aber echt dringend. Wir würden das geht mir aber am Arsch, aber wir geben keine Katzen, damit sie die essen. Also ich wäre bereit, zu dem Geld, was Sie haben wollen, noch einen Essensgutschein für 2 Personen Ihnen zu geben. Ein was? Ein Essensgutschein. Für unsere eigenen Katzen? Nein, nein, die brauche ich in einer Stunde. Sie können dann morgen oder so kommen und dann können wir Ihnen vielleicht irgendwie einen Hamster... Ey, der ist voll bereit, Mann. Ein Hamster mit Sauce Bernays oder so. Ja, wir möchten keine Hamster essen und auch keine Katzen... Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, ich verbleibe so, dass hier keine Katze zum Kochen rausgeht. Zum Dünsten, das ist ein Unterschied von mindestens 40 Grad. Hören Sie mal. Ich glaube, ich spinne. Weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Kriege ich jetzt die Kätzchen oder nicht? Es tut mir sehr leid, ich gebe meine Katzen nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ich gebe meine Katzen nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ich will auch nicht, dass sie gedünstet werden. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, müssen auflegen. Ja, Sie können auch auflegen. Nee, ich will ja Katzen. Ja, schön, da kaufen Sie sich woanders Katzen. Ja, müssen Sie auflegen. Ja, dann legen Sie doch auf. Nee. Sie haben doch hier angerufen. Ja, ich will aber ja die Katzen. Ja, schön, wir haben aber keine Katzen zum Kochen. Dünsten. Ja, okay, geben Sie mir 10.000 Mark, dann gebe ich Ihnen die 3 Katzen zum Dünsten. Moment, ich frage meinen Chef. Hallo? Ja? Der Chef sagt nicht zu viel. Ja, dann tut's mir leid. Tschüss. Tschüss. Name, ich wünsche Ihnen guten Tag. Pancha, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar rufe ich an wegen meinem Sohn, ja? Den Bolle. Ich hatte den am Freitagabend in den Zug gesetzt, nach Heidelberg, von Köln. Ich wollte mal im Prinzip fragen, wo der jetzt ist. Wo der ist? Wo der ist, ja. Wie meinen Sie das jetzt? Ich hatte den in den Zug gesetzt. Ja. Vorgestern. Ja. Ja, und ich wollte jetzt im Prinzip nachhören, wo der denn jetzt geblieben ist. Ihr Sohn? Ja, mein Sohn, der Bolle. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn Sie den in Zug gesetzt haben, nehme ich doch mal an, ist er nach Heidelberg gefahren. Ja, ja, ich habe den in Zug nach Heidelberg gesetzt. Aber der steigt ja nicht eigenständig aus. Ja, wenn das vor 2 Tagen war, sitzt er doch jetzt nicht mehr in dem Zug. Der Zug, der ist dann aufs Rangiergleis gefahren worden und ist dann irgendwann wieder zurückgefahren. Ja, aber wo sitzt er denn dann jetzt? Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssen Sie sich an die Polizei wenden, wenn Sie ihn vermissen. Ja, aber das ist doch, der Zug gehört doch der Deutschen Bahn. Ja, Sie müssen aber alle aussteigen. Ja, da geht ein Schaffner durch und sagt auch nochmal Bescheid. Aber ja, was Ihr Sohn dann gemacht hat, weiß ich nicht. Aber dann hat ihn doch der Schaffner zuletzt gehabt. Ja, aber der hat ihn doch nicht mitgenommen. Der Schaffner hat doch mit Ihrem Sohn nichts zu tun, warum soll der ihn denn mitnehmen? Ja, warum soll er Ihnen denn sagen, er soll aus dem Zug gehen? Weil der Zug da endet, weil der nicht mehr weiterfährt. Kann denn jemand da dann jetzt am Gleis nachgucken, ob der da steht? Ja, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass Ihr Sohn seit 2 Tagen am Bahnsteig steht, oder? Ja, wo ist er denn? Ja, ich weiß es nicht, ob er in Heidelberg, in Stuttgart, kann es Ihnen nicht sagen. Der ist nur dann ausgestiegen, wenn ihm jemand mitgenommen hat, hat gesagt, so, wir steigen jetzt hier aus. Wenn das keiner macht, dann bleibt er sitzen. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 37. Ja, schön. Ja. Dann wird er ja wohl imstande sein, sich irgendwas zu suchen, oder? Nee, macht er nicht. Der bleibt dann sitzen, es sei denn, es nimmt ihn jemand mit. Das war vor 2 Tagen. Das müsste Ihnen ja schon mal früher aufgefallen sein, oder? Ja, aber ja, richtig. Ja. Ich habe aber gedacht, Moment mal. Wo kommst du denn jetzt her? Der verarscht mich. Wo bist du denn jetzt gewesen? Ich spreche gerade mit der Bahn. Hallo? Ja? Kommt ihr gerade rein? Na, das ist doch schön, dann hat sich's ja erledigt. Wer hat ihn denn jetzt... Warten Sie mal. Wer hat dich denn jetzt hierher gebracht? Ja. Wer hat dich denn hierher gebracht? Jetzt ist er da. Kommt gerade zur Tür rein. Ist 37 Jahre der Sohn. Wo warst du? Ja, dann sag mir doch, wo du gewesen bist. Schrei dann an. Wie, was? Ich rufe hier meine Frau an und such dich hier mal an, oder was? Du hast da einen am Sender, du Idiot. Wie, du warst bei einer Frau? Was für eine Frau? Was für eine Frau? Du bist doch jetzt bei einer Frau gewesen, oder nicht? Och, ist gerade so interessant. Dann sag mir doch Bescheid, du Idiot. Ich rufe mit der Frau an. Hallo, hören Sie? Ja. Ich hatte dich alles soweit aufgeklärt. Ja, bestens. Der Sohn ist wieder da. Das ist schön. Und wie verbleiben wir denn jetzt? Jo, nichts weiter. Wir legen wieder auf, würde ich sagen. Ach so, Ihr Sohn ist ja wieder da. Der war bei einer Frau. Ach. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Dankeschön. Ja, nicht zu danken. Tschö. Bleibkennmaschine, habe ich mir guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo? Es geht sich um Folgendes, und zwar haben Sie doch Kehrmaschinen. Ja. Verleihen Sie nur die Maschinen oder auch mit Personal? Nein, wir verkaufen die nur. Sie verkaufen die? Ja. Kann man denn da auch testen? Testen, meinen Sie? Ja, die müssen ja ausprobiert werden. In welchem Bereich denn? Im Bereich Wohnzimmer. Wohnzimmer? Ja. Nee, wir haben ja nur große Straßenkehrmaschinen. Ja, wir hatten nämlich jetzt Besuch wieder und jetzt ist im Prinzip, wollten wir das mal ausprobieren, ob wir uns sowas kaufen. Fürs Wohnzimmer? Ja. Nee, fürs Wohnzimmer geht das nicht. Warum? Weil das nur eine Straßenkehrmaschine ist. Ja, aber wir wollten damit im Prinzip, wir haben ein großes Wohnzimmer, dass wir das damit abfahren. Nee, Sie können das in der Wohnung, können Sie damit nicht fahren. Sie kommen ja gar nicht mit der Maschine rein. Kann man ja von übers Dach rein, ne? Übers Dach? Ja. Ja, die sind 400 Kilo schwer. Ja, das macht ja nichts. Die werden ja gefahren, ne? Da sitzt man ja schön drauf, wie auf dem Trecker, oder? Ja, aber Sie können doch nicht übers Dach damit fahren. Übers Dach nur rein, ins Wohnzimmer. Weil da liegen halt immer so Grümmel rum. Also das ist ja ein Dieselmotor. Da können Sie also in den Räumen nicht drin fahren. Warum? Weil mit Diesel in den geschlossenen Räumen nicht gefahren werden darf. Und wenn wir da so einen Schlauch nach draußen legen? Also die Maschinen sind zu schwer fürs Wohnzimmer, für die Wohnung. Ich hätte da schon gern eine, ne? Ja, aber wie gesagt, ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, das bringt also nichts für das Wohnzimmer, die Maschine, ne? Warum? Das ist eine große Maschine, die ist 2 Meter lang und 1,50 Meter breit. Ja. Wie groß ist denn Ihr Wohnzimmer? Ja, schon so 17, 18 Quadratmeter. Ja, da kommen Sie ja mit der Maschine gar nicht rein. Warum? Können Sie sich ja mit der Maschine gar nicht drehen und wenden. Nein, ich könnte aber nur vor und zurück fahren, dann wäre das ja auch erledigt. Ja, aber nicht mit so einer großen Maschine. Wann kommen Sie denn raus? Wir kommen gar nicht raus. Mit der Kehrmaschine? Wir kommen gar nicht raus mit der Kehrmaschine. Für so ein Zimmer reicht das also nicht. Wollen Sie gar nicht mir eine verkaufen, was? Ich kann Ihnen keine verkaufen. Warum? Ach, fragen Sie doch nicht immer warum. Ich hatte Ihnen doch schon gesagt, das bringt also nichts für das Zimmer. Müssen Sie einen Staubsauger nehmen, da kommen Sie also besser zurecht als mit einer anderen Maschine. Kann ich wohl nicht draufsitzen, ne? Nein, nee, können Sie nicht draufsitzen, das ist klar. Aber im 17 Quadratmeter Wohnzimmer brauchen Sie auch nicht drauf zu sitzen. Ach so, da kann ich mich aufs Sofa setzen. Ja. Ja, gut. Ja? Dann vielen Dank. Ja, bitte. Tschö. Tschö. Badehausen-Rundertum, guten Tag, Frau Apparat. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Hallo. Ich rufe an wegen dem medizinischen Bad. Kann man da einen Termin machen? Nee, tut mir leid. Das ist eine reine Gehsauna hier. Was heißt das, Gehsauna? Nur für Herren. Für homophiles Publikum. Homosexuelle Männer. Ja, ja, ich hab ich schon verstanden. Es geht hier um den Richard, dass ich da im Prinzip den vorbeibringen würde. Aber ich würde selber nicht mit in die Sauna gehen. Nee, das geht nicht. Warum? Nee, da ist hier nicht das richtige Bad für. Warum? Sie haben doch gerade gesagt, Männer, oder? Das schon, ja. Ja, ich würde den im Prinzip bringen, aber nicht selber mit reingehen. Ja, aber Sie haben das verstanden, dass hier nur homosexuelle Männer sind. Ja, ja, richtig. Ja, und wir sind kein medizinisches Bad. Nein, aber Sie haben diese Sauna im Prinzip. Ja, ja, das haben wir. Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja. Wie verbleiben wir denn da? Ja, was suchen Sie denn? Ich habe schon überall angerufen, es geht um den Richard. Richard ist sozusagen mein Preishuhn. Und das würde ich im Prinzip vorbeibringen wollen. Das Preishuhn möchten Sie hier vorbeibringen. Ja, tut mir leid, aber mit Hühnern haben wir nichts am Hut. Richtig. Genau, dass ich das da vorbeibringe. Ja, was möchten Sie denn? Ich wollte im Prinzip einen Termin machen für den Richard, für das Preishuhn. Für was für ein Preishuhn? Mein Preishuhn. Kann das Eier legen? Ja, ja. Goldene? Nein. Ja, dann sind Sie hier verkehrt. Wir nehmen hier nur Hühner, die goldene Eier haben, Eier legen können und wunderschöne Beine haben, sonst nicht. Ach so. Ja. Dann nicht. Ja, dann nicht. Tschö. Aufzuberbetrug, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Ja? Ist das die Aufzugfirma? Richtig. Ja, es geht sich um Folgendes. Und zwar, wann kommt denn hier einer raus? Wo ist denn hier? Ich hänge hier fest im Aufzug. Wo ist hier? In Köln. Wo in Köln? Ja, in Köln, im Gebäude. In welchem Gebäude? Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe mich ja verlaufen und bin dann jetzt hier im Aufzug und jetzt ist der stecken geblieben. Jetzt ist hier nur Ihre Nummer. Ja, das nützt mir nichts. Sie müssen doch wissen, wo Sie sind. Nein, ich habe mich ja verlaufen. Na, das ist ja ein Problem. Hallo? Ja? Ja, wann können Sie rauskommen? Ja, ich weiß ja nicht, wo Sie sind. Wo soll ich denn da hinkommen? Hier, zu mir ein Aufzug. Hallo? Ja, wo? Ja, das ist ja ein Problem. Ja, wenn Sie sagen, Sie haben sich verlaufen. Ja. Wo sind Sie denn hingelaufen? Ja, hier an den Aufzug. In welchem Haus denn? Ja, weiß ich ja nicht. Hab mich ja verlaufen. Ja, tut mir leid. Ja, also. Was mache ich denn jetzt? Wo sind Sie denn hingegangen? In Gebäude rein. Ja, wo? Ja, hier in der Nähe vom Neumarkt. Verstehen Sie ein Problem? Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Bitte? Ich tut mir leid. Wo in der Nähe vom Neumarkt? Ja, ich bin hier in so ein Gebäude reingegangen. Hinter der Gruppe her. Hinter welcher Gruppe? So eine Gruppe Japaner, die haben so eine Führung gemacht. Ja. Und dann habe ich mich angeschlossen, so aus Interesse. Und bin dann aber hier in den Aufzug gedrängt worden. Und der steckt jetzt hier fest. Ja, aber da sind doch noch andere Leute, oder nicht? Richtig. Geben Sie mir doch mal einen von den anderen Leuten. Warum? Wie warum? Ja. Vielleicht wissen die ja, wo sie sind. Das sind Japaner. Ach ja, die wissen manchmal schon ganz gut Bescheid. Soll ich jetzt einen Japaner geben? Ja. Entschuldigung, könnten Sie mal kurz rankommen, bitte? Ja, ich habe hier eine Frau vom Aufzug. Hallo? Ja? Der will nicht. Also, ja, klopfen Sie doch mal an die Aufzugtür, vielleicht hört sie jemand. Was für eine Aufzugtür? Ja, wenn Sie doch in einem Aufzug sind, dann muss doch da eine Tür sein. Nee, der hat keine Tür, das ist schon offener. Warum gehen Sie dann nicht raus, wenn der auf ist? Was mache ich denn jetzt? Hallo? Ja? Ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich einfach rausklettern? Ja. Krieg ich da keinen Ärger? Mit wem denn? Ja, mit der Aufzugfirma, mit Ihnen, oder? Nee, überhaupt nicht. Dann kletter ich einfach raus. Würde ich so sagen, ja. Ja, ich euch bitte. Ja. Und dann? Dann gehen Sie den Japanern hinterher. Borussia Dortmund, Telefonzentrale, guten Morgen. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar wollte ich gerne eine Bewerbung hier aussprechen. Für was? Oder als was? Trainer. Als Trainer, das müssen Sie schriftlich machen. Ja, weil es sind ja nur noch wenige Spiele, ne? Das sollte man jetzt da nicht vertrödeln. Ja, aber Sie müssen trotzdem eine Bewerbung als Trainer erstmal schriftlich einreichen. Und was muss denn da so bei sein? Ja, wo Sie... Hallo? Hallo. Ja. Da müssen Sie natürlich hinschreiben, wo Sie... Einen Augenblick, bitte. Ja. Hören Sie bitte so, ich habe mich jetzt erkundigt. Sie müssen also schreiben, ja, wie Sie heißen, wie alt Sie sind, wo Sie trainiert haben schon, was für eine Erfahrung Sie haben. Und, Hallo? Ja. Aber, Es muss schriftlich gemacht werden. Im Moment haben wir ja eine Übergangslösung gefunden bis Ende der Saison, sage ich jetzt mal. Ja, also ein bisschen Zeit ist schon. Also wir werden nicht in den nächsten Wochen wieder einen Trainerwechsel machen. Ja, mit dem LaTeX oder was? Ja, sicher. Es ist nur eine Übergangslösung. Ja, das gibt aber nichts mit dem. Ja gut, aber... Das steigen wir ab. Ne? Ja, das mag ja jetzt Ihre Meinung sein, aber wenn Sie sich vorstellen möchten, müssen Sie das schriftlich machen. Es tut mir leid. Soll ich Ihnen ein paar Tricks sagen, die ich vorhabe? Nein, für mich ist das überhaupt nicht relevant, was Sie da machen möchten. Also ich habe da so ein kleines Laufprogramm ausgearbeitet, ne? Mit so Anfeuerungsrufen, weil ich glaube, die brauchen ein bisschen Motivation. Ja, das ist schon richtig, aber also wie das gesagt... Geht, das sieht dann so aus, warten Sie mal kurz. So, Aufstellung, Aufstellung, Leute. Und hören Sie? Ja, ich höre. Ja, so in der Art geht das dann. Ja. Und dann müssen die halt auch im Takt bleiben. Ne? Das ist, glaube ich, so ein ganz sensibles Thema bei der Fußballerführung. Ne? Dieses Taktgefühl. Ne? Hallo? Ja, ich bin auch dran. Es tut mir leid, ich kann damit leider immer noch. Ja, passen Sie auf. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe geht in die Tiefenpsychologie. Ich versuche dann, warten Sie mal. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. War schon gut. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ne? Also ich rede auch mit den Spielern. Ne? Im Prinzip geht mich das auch gar nichts an, wie trainiert wird. Ach so. Ich bin nur für die Auskunft zuständig, wo man sich bewerben kann. Und das ist es eigentlich auch schon. Also Sie müssen mir nicht erzählen, was Sie sich vorgenommen haben. Wenn Sie gerne Trainer werden möchten, müssen Sie das schriftlich machen. Können Sie nicht schreiben? Ja, doch schon. Aber ich habe im Prinzip da so nichts, was ich dazulegen könnte. Ne? Sind Sie gar kein Trainer, oder? Nein, aber meine Frau hat gesagt, weil ich damals unseren Sohn auch ein bisschen trainiert habe selber. Ja, aber das reicht ja nicht, um eine Mannschaft zu trainieren. Hatten bisher die Leute denn alle, waren das Trainerrichtige? Natürlich, na klar. Ja, aber hat ja auch nichts gebracht, ne? Das ist jetzt was anderes, aber... Vielleicht klappt das mit einem... Ich kann mich ja auch nicht als... Telefonistin irgendwo bewerben, als dass ich da die Managerin machen will, nur weil ich mal irgendwann meinen Haushalt gut geschmissen habe. Das klingt logisch. Ja. Aber ich dachte halt, weil bisher hat er mit den Profis nicht geklappt, ne? Vielleicht ist das so dann... Also wie gesagt, Sie können es versuchen, aber Sie müssen schriftlich machen. Ja, gut. Mache ich das, ne? Ja. Drücken Sie mir aber die Daumen, ja, ne? Ja, mache ich, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns immer vielleicht bald Kollegen. Ja, ne? Stimmt. Tschö. Alles klar, tschüss. Guten Tag, die Köln Düsseldorfer. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes, und zwar wollte ich mal anfragen wegen einer Buchung. Welche Buchung bitte? Für Schiff. Sie meinen jetzt Kreuzfahrten? Richtig. Ja, dann müssen Sie bitte eine andere Rufnummer anrufen, dass Sie 2586-0. Kann ich das da auch abklären mit Bestattung? Mit was? Mit Bestattungen? Richtig. Nee, das sind die Kreuzfahrten, das sind Hotelschiffe mit Übernachtung an Bord. Ja, Übernachtung brauchen wir nicht. Wir müssen nur ein bisschen rausfahren und dann wegen der Bestattung. Ja, ich verstehe nicht Ihre Frage. Welche Bestattung denn? Von den Hund, von unserem Hund. Weil wir den damals in Hamburg, haben wir den aufgelesen und der ist jetzt aber gestorben. Also die Köln-Düsseldorfer, auch die Tagesschiffe, führen keine Bestattungen durch. Warum? Ja, Sie wollten den ins Wasser geben oder was? Wir wollten so dann entlang so der Reling so ein paar Fackeln aufstellen. Und eben mit so ein bisschen Musik von Kassettenrekorder und den dann ins Wasser gleiten lassen, in einem Sack, in einem Jutesack. Ja, da tut mir leid, da bin ich überfragt. Also wir wissen, wir dürfen, also ins Wasser dürfen wir überhaupt nichts schmeißen. Und einen Hund auch nicht, auch im Jutesack. Also da sind sie ja bei mir total verkehrt. Ja, aber der soll ja bestattet werden. Ja, aber wir von Bord unserer Schiffe können keine Säcke oder sonst irgendetwas ins Wasser geschmissen werden. Ja, sollen wir den Sack weglassen? Ja, nee, also tut mir leid, aber dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. Nein, dass wenn Sie sagen, keine Säcke, dann lassen wir den Jutesack einfach weg und werfen den Hund, lassen den so ins Wasser gleiten. Nee, das ist von Bord unserer Schiffe ist das nicht möglich. Dass wenn ich diese andere Rufnummer anrufe, dass ich mich da auf Liebe rufe. Ja, das sind ja Hotelschiffe mit Übernachtung an Bord, da können Sie das auch nicht machen. Ja, und tagsüber? Nee, sowas gibt es hier auf dem Rhein nicht. Es gibt hier keine Seemannsbestattungen oder sowas, geschweige für einen Hund. Das gibt es nicht, nein. Ja, ja. Soll ich denn die andere Rufnummer? Wir brauchen Sie gar nicht anzurufen, dann kriegen Sie die gleiche Auskunft. Dass ich dann sage, dass Sie mir grünes Licht gegeben haben. Nein, ich kann Ihnen kein grünes Licht geben. Es gibt sowas nicht bei uns. Wir haben keine Seemannsbestattungen hier auf dem Rhein und geschweige auch eine Hundbestattung. Sie können Ihren Hund nicht mit an Bord nehmen und dann ins Wasser schmeißen. Das gibt es hier nicht. Haben wir denn eine Alternative? Dass wir sagen, haben Sie so Feuerbestattung im Laderaum? Wir haben auch keine Feuerbestattung, nein, da sind Sie bei uns vollkommen verkehrt. Dass wir im Laderaum, sagen wir mal, Hund verbrennen? Wir haben auch keine Laderäume. Warum? Ja, weil wir Kunden befördern. Wir befördern Passagiere und keine Ware. Ja, ich habe keine Ware, ich habe einen Hund. Ja. Nee, da sind Sie bei mir vollkommen gut, verkehrt. Gut, dann rufe ich die andere an, sag, sie hätten so ein bisschen grünes Licht jedenfalls. Nein, verteilt. Sie können nicht sagen, hier ist grünes Licht dafür gegeben worden. Hier sind Zeugen, ich habe Ihnen mehrmals gesagt, sowas gibt es auf dem Rhein nicht. Wenn wir den Hund dann im Sack an einem Seil reinwerfen und später wieder rausziehen. Es gibt sowas nicht. Ja, aber... Hallo? Guten Tag, die können das, oder was? Ja, wir sind unterbrochen worden gerade. Ja. Ja, da war eine Störung in der Leitung. Ja, also wie gesagt, der Alternativvorschlag, ich habe jetzt nochmal meine Frau gefragt, ist, dass wir den Hund im Sack ins Wasser werfen, wieder rausziehen am Seil. Dann sowas, ist der ja nicht... sowas können Sie hier auf den Schiffen nicht machen. Ich sage es Ihnen jetzt bitte zum letzten Mal. Ja, aber wir werfen doch damit nichts ins Wasser, wir ziehen es doch wieder raus nach dem Bestattungszeremoniell. Ich glaube, das Gespräch ist hiermit beendet. Es hat keinen Sinn. Junghansvolle Wasserfuhr, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Und zwar befinde ich mich gerade in der Nordsee und ich hatte von Ihnen Wolle. Ja. Junghanswolle. Ja. Jetzt ist im Prinzip mein Sohn, der ist schon seit etwa 5-6 Minuten überfällig. Jetzt ist die Frage, kann das sein, dass die Wolle gerissen ist? Ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Was für ein Sinn? Was meinen Sie jetzt? Ihr Sohn ist überfällig. Ja, der ist schon seit 5 Minuten etwa überfällig, ne? Also da weiß ich jetzt nicht, wie überfällig. Wir sind ja hier dabei, wir tauchen hier. Wir sind an der Nordsee und machen hier Grachtentauchübungen. Und wir nehmen im Prinzip immer die Junghanswolle, woran der sich dann abfädelt. Hören Sie mal, ist das... eine Sendung der siebte Sinn, oder wie? Nein, die Frage ist, wir nehmen immer diese Wolle, woran der sich dann im Prinzip, weil die Grachten ja weit verzweigt sind, woran der dann zurückfindet. Die Frage ist jetzt, kann das sein, dass die Wolle da fehlerhaft war, dass die gerissen ist? Das ist doch ein Witz, ne? Nee. Das ist doch, also das sehe ich jetzt als Witz. Wieso? Ja, ganz bestimmt. Aber der Sohn ist überfällig. Ja, dann gucken Sie das und wieder einfangen. Wiederhören. Firma Lotus und Watkins. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar machen Sie doch so präsente Werbung. Jawohl. Wie geht das vonstatten? Mit welcher Firma spreche ich denn jetzt? Nee, hier ist ein Privatperson, Panzer. Mit Privatpersonen arbeiten wir nicht. Warum? Weil wir das nicht machen. Weil wir viel zu hohe Mindestauftragswerte haben. Das interessiert keinen Privathaushalt. Ich wollte aber an Freunde was verschicken. Das machen wir aber nicht. Warum nicht? Weil wir nur mit gewerbetreibenden Firmen zusammenarbeiten. Aber, genau wie die Metro auch. Aber ich bezahle das doch. Ja, aber da haben wir aber kein Interesse dran. Wir wollen ja kein Geld verdienen. In dieser Sache nicht. Ja, und was mache ich jetzt? Weiß ich nicht, worum geht's denn? Und zwar habe ich Freunde in einem Angelverein. Ja. Und die sollen alle Präsente kriegen. Ja. Fisch. Fisch, machen wir nicht. Warum denn nicht? Wir machen keinen Fisch, weil wir keinen Fisch verkaufen. Aber ein Verein ist doch quasi sowas fast wie eine Firma. Wir verkaufen aber keinen Fisch. Aber den kriegen Sie von mir geliefert. Sie sollen den ja nur einpacken, schön mit Schleifchen und an die Kumpel schicken. Das machen wir aber nicht. Machen Sie überhaupt irgendetwas? Ja. Aber das alles nicht? Ich ruhe mich den ganzen Tag aus. Tschüss. Ich Hallo? Ja? Was mache ich denn jetzt mit dem Kumpel aus dem Angelclub? Weiß ich nicht. Ich muss weitermachen. Ja, ich ja auch. Jetzt habe ich, aber das. Hallo? Tschüss. Hallo? Ja. Nein, Moment. Bleiben Sie. Nein! Legen Sie nicht auf, bleiben Sie dran. Was mache ich denn mit den Kumpels? Ich weiß nicht, was Sie mit den Kumpels machen. Ich muss weitermachen. Die brauchen alle den Fisch. Ja, dann machen Sie schön. Weißt du. Bis dahin, ne? Ciao. Tourismusinformation am Nürburgring Wilk ist mein Name. Ja, Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Hallo. Ja, wir haben ein Problem und zwar hat mein Sohn einen Gashänger am Fahrzeug. Der muss jetzt hier immer langfahren. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Wie, der muss hier immer langfahren? Der ist mit dem Fahrzeug angefahren, wollte halt so ein bisschen langfahren. Jetzt muss der hier immer im großen Kreis fahren, weil der einen Gashänger hat. Jetzt wissen wir nicht, wie ich ihn anhalten soll. Verstehen Sie das Problem? Hallo? Ja, ich kann... Ja, der fährt hier immer vorbei. Ja? Ja. Und wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ne? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Der ist halt... Geh runter vom... Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich muss halt sehen, dass der irgendwie die Gaszufuhr vom Hänger nach dem Auto irgendwo unterbrecht. Ja, ja, das ist genau der Punkt. Und der ist jetzt halt gezwungen, hier ständig Vollgas zu fahren, ne? Ja. Wo sind Sie denn jetzt? Ja, ich bin hier an einer Rennstrecke. An der Rennstrecke sind ja. Sie jetzt? Ja, nehme ich mal an. Mein Sohn hatte mich mitgenommen, hat gesagt, Papa, komm schon mal mit, guckst du mal. Und jetzt sind wir hier, ne? Ja. War das jetzt gerade der Sohn, der jetzt wieder vorbei ist, was man da im Hintergrund hörte? Richtig, das ist halt immer der Sohn, der hier... Ja, ja, da war er wieder, ne? Ja, ich habe es gehört. Ja, der kommt auch immer wieder schnell an Ihnen vorbei. Ja, der ist auch sehr schnell, der fährt ja ständig Vollgas. Ja, soll ich Ihnen da jetzt sagen, wenn er einen Gashänger hat? Ja. War das jetzt der Sohn schon wieder, der jetzt gerade schon wieder vorbei ist? Richtig. Ja, ich würde mal mit Kupplung treten. So. Mit Kupplung? Ja. Ja, wenn das nächste Mal kommt, dann... Moment. Kupplung! Ich weiß halt nicht, ob das jetzt, ne? Müssen wir warten. Moment. Ich hab das gehört, Sie müssen mal ein Schild hochhalten. Kupplung aufschreiben. Ich weiß ja, was Sie dann möchten. Kupplung und Bremsen. Ja, und dann langsam aber bremsen. Moment, ich schreib das mal auf. Ah, da kommt er wieder. Ja, er hat er noch nicht gesehen. Das hat er nicht gesehen? Ja, da muss ich mal warten, bis der hier jetzt wieder langkommt. Ja. Ja. Ah. Kupplung! Ja, Mann, jetzt, was macht er denn jetzt? Da kommt er wieder. Wo ist er denn jetzt, oder? Ja. Das war ein anderer. Das war ein anderer. Mann, jetzt hatte ich mich schon erschrocken, du. Ja, dass da nichts passiert ist. Halt doch an! Da muss er rausspringen! Das gibt es gar nicht. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er schon wieder weg. Ja, er ist hinter der Kuppe verschwunden. Ach, da war er wieder. Ja, ich glaube, den können wir nicht mehr angehalten. Müssen wir warten, bis der Tank leer ist. Ja, das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Jetzt so lange warten müssen, bis der Tank leer ist. Ja. Ja, da war er. Oh, ich meine, mittlerweile gewöhnt er sich, glaube ich, an die Geschwindigkeit. Also, Ha, da war er. Er hat aber nicht mehr so viel Angst. Nee. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ja, dann brauche ich jetzt noch erst, glaube ich, keine Hilfe mehr, oder? Ja, hoffen wir doch nicht. Dann hoffe ich mal, dass das noch ein gutes Ende nimmt mit Ihrem Sohn da. Ja. Ja, und dann, hoffe ich mal, dass wir Ihnen helfen können. Ja, dann, Dankeschön und, alles Gute, ne? Ja, Tschö. Ja, ich würde mal gerne wissen, wo das jetzt ausgestrahlt worden ist. Mit Sicherheit, oder? Das ist halt. Hallo? Hallo? Bauhaus und Denkmalschutz, guten Tag. Was soll ich denn machen? Kann ich doch... Hallo? Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Guten Tag, bitte. Ich habe ein Problem, und zwar, ich habe bei Ihnen Zement gekauft. Hm? Ja? Jetzt bin ich hier bei meinem Schwager im Prinzip und habe diese Tür zugemauert, ich sollte eine Tür zumauern. Hm? Jetzt ist meine Schwägerin unterwegs und die hat das Kind da gelassen im Prinzip und das ist jetzt in diesem Raum drin. Oh. Was mache ich denn jetzt? Die kommen in einer Stunde zurück. Also hier haben Sie nur eine Möglichkeit. So schnell wie möglich versuchen, das Mauerwerk, also den Putzer wieder den Zement abzuschlagen. Können Sie da mal rauskommen? Ja, können wir ja nicht. Das bringt ja nichts. Dass wir wenigstens, damit ich von der Schwägerin jetzt einmal keinen Ärger kriege, nur so tun, als wären Sie da schuld. Also nee, da muss ich leider komplett passen. Warum? Ja, so einen Dienst machen wir nicht. Da müsst ihr dann Polizei entweder rufen, die das dann aufschlagen. Also Baumärkte, die sind nicht dafür zuständig. Ja, aber der Zement ist ja von Ihnen, dass ich wenigstens sage, dass Sie da schuld sind. Ne? Ja, aber wir sind ja nicht dafür da, um zu achten, dass Sie, also Entschuldigung, aber dass Sie dann die Verantwortung dafür, dass mein Kind nicht so haben. Weil wir verkaufen das ja nur. Ja, Sie haben ja auch, sag ich mal, inoffiziell vollkommen recht. Nur, dass ich das der Schwägerin so sage, dass Sie schuld haben. Ne? Nee, also bin ich da dann so im grünen Bereich bin. Also ich kann Sie gerne mal mit meinem Chef verbinden. Kann ich dem denn sagen, dass Sie da schuld sind? Also ich mache sowas nicht, tut mir leid. Wenigstens, dass Sie meiner Schwägerin sagen, dass Sie das waren. Also ich werde jetzt erstmal meinem Chef weiter verbinden. Ja. Weil, also ich... Dann sage ich dem Chef das so, dass Sie das, sagen wir mal, grünes Licht gegeben haben. Nee, also ich gebe Ihnen dafür kein grünes Licht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Nee, dann prima, dann können wir das so machen. Da bin ich nämlich ein bisschen ärgerlos. Da, gar nicht. Moment mal kurz. Ich kann da Ihnen nicht sagen, ja, wir waren dafür verantwortlich, das kann man nicht machen. Moment, da kommt gerade mein Sohn. Hör mal, ich hab den Mann dran hier, der sagt, das ist okay. Der macht das. Nee. Ja, der nimmt das auf seine Kappe. Nee, machen wir nicht. Ne? Hat er gesagt. Ja, wenn die kommt, sagen wir, das war der Mann, der hat gerade gesagt, der nimmt da noch kleine Kappe. Nee, gibt's nicht. Gut. Ja, dann geh die holen. So, da bin ich wieder. Nee, das gibt's nicht. Also wir nehmen das nicht auf unsere Kappe. Was? Also. Nein, Sie jetzt als Einzelperson, nicht das Bauhaus. Nee, das auch nicht. Das ist ein Deal zwischen Ihnen und mir und bei einem Bier regeln wir das. Und dann ist die Sache aus der Welt. Nee, gibt's nicht. Na? Gibt's nicht. Dann verbleiben wir so? Nein, ist nicht so. Ich regel das hier soweit und im Zweifelsfall gucke ich dann mit der Schwägerin bei Ihnen vorbei. Also können Sie machen, nur ich sag Ihnen direkt, ich werde von der Sache nichts sagen. Na, dann also ich sag mal so, ich weiß davon nichts. Dann haben wir da so ein bisschen aufgeteilt, die Schuld. Nee, das ist nicht unsere Schuld, das ist Ihre einzige Schuld. Ja, richtig, aber... Nur Ihre Schuld. Ja, offiziell. Inoffiziell, das ist Ihre Schuld und nicht unsere Schuld. Ist ja die offizielle Version. Offizielle Version gibt es nicht, Sie haben Mist gebaut und damit finito danach. Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Es geht um Folgendes. Und zwar rufe ich an, Sie haben doch so Kontakt zu älteren Menschen. Es geht sich darum, dass ich so eine Art Rekrutierung durchführe. Und da bräuchte ich natürlich so ein paar etwas ältere Menschen. Naja, wir haben ja nur Dienstags, Clubtag, ne? Ja, Dienstag ist ja immer Clubtag. Dienstag ist nur Clubtag, sonst ist keiner hier, außer ich jetzt. Ich habe ja so eine Art Standschule. Ja. Die möchten sich halt so abrollen und so mit dem Auto so gegeneinander fahren und so. Das ist ja für einen Film. Ja. Ich bin ja jetzt in der Schule hier, ne? Ja, ja. Im Clubhaus, also in den Clubräumen. Ja, wie sieht es denn aus mit dir? Ach, mit mir? Ich gehe nächste Woche sowieso, jetzt am Samstag sowieso in Urlaub, 4 Wochen. Ja, nee, danach? Ja. Kannst du, dass du so, sag ich mal, als Stuntman für mich arbeitest? Ja. Bist du denn schon mal von einem Haus runtergesprungen? Nee, im Gottes Wille. Auf so eine Matte? Ich bin 70 Jahre alt. Ja. Da springt man nicht mehr. Dass du dich so abrollst? Nee, ich mach's so hier nicht. Hier kommt gerade der Aufnahmeleiter. Hör mal, ich hab hier einen dran, der macht das. Nee, das ist ja nicht wahr. Dass der runterspringt und sich abrollt. Der Löscher. Hör mal. Der Löscher, der Ich habe gerade mit dem Aufnahmeleiter gesprochen. Habe ich gehört. Der meinte, du brauchst nicht vom Dach springen, du müsstest dann mit dem Kreisler gegen die Wand fahren, mit 70 etwa. Würdest du das machen? Ach, nee. Warte mal. Das wird er machen. Der löscht. Da, wieder hat dein Airbag. Nee, ist egal. Gut. Hör mal, kannst du den am... Der löscht. Kannst du doch nicht so. Ja, ich muss ihn so ein bisschen beruhigen. Der ist schon im Stress. Wir nehmen das ja auf. Da ist ja hier Alarm für Cobra 12. Kennst du? Ja, Cobra 12. Wo ist das her? Der kommt immer im Fernsehen. Alarm für Cobra 12. Ja, habe ich schon mal gelesen. Habe ich auch schon mal gesehen. Richtig. Dass du dann, sagen wir mal, gegen die Wand fährst, so mit 70. Nee. Und dich, sag ich mal, vorher aus dem Auto abrollst. Nee, da bin ich zu steif für. Ja. Was? Ja, er sagt, er könnte das machen. Ja, der macht das. Was? Anzünden. Hör mal, bist du feuerempfindlich oder können wir dich auch so ein bisschen in Brand stecken, während du dich abrollst? Das erzählst du wieder. Er macht das. Machst du das? Nein, ich mache überhaupt nichts mehr. Ja, Moment. Ich bin Rentner. Moment. Der macht das. Siehst du, ich wusste doch, ist das eigentlich ein Blatt? Ne? Dass du dir, wir zünden den an und dann abrollen aus dem Daimler. Hör mal, du hast den Job. Bitte? Du hast den Job. Herzlichen Glückwunsch. Dann sehen wir uns nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub. Ich freue mich. Ja, ciao, ne? Tschö. Firma Braun, Petritschewitsch, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie, hallo. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar ist dort die Baubetreuung. Ja. Ja, es geht sich um den Campingplatz in Bern. Hören Sie, ich glaube, da sind Sie völlig falsch. Haben wir, ich habe mit meiner Frau, wir haben das ganze Ding jetzt aufgebaut im Prinzip, dass Sie da mal rauskommen, weil wir haben Ärger mit dem, quasi mit dem Pächter von dieser ganzen Anlage, dass er sagt, das Vorzelt wäre nicht in Ordnung. Und da bräuchte. Hallo? Ja, hallo. Und da bräuchten wir im Prinzip eine Baubetreuung, die. Ja. Und was soll ich jetzt da für Sie tun? Soll ich jetzt von Köln nach Bern fahren und mir Ihr Zelt angucken? Ja, und zwar ist das, ich gebe Ihnen im Moment die Adresse. Sekunde. Hilde! Brauchen die Adresse! Ja, dann hol die mal. Meine Frau holt eben die Adresse. Ja. Dass sie dann rauskommen. Entweder haben Sie einen. eine völlig falsche Telefonnummer. Oder Sie wollen mich auf den Arm nehmen, ich weiß es nicht. Bitte? Ja. Nein, wir haben ein Problem mit dem Vorzelt. Ja, aber Sie haben noch den Campingplatz in Bern. Richtig. So, und Sie rufen bei einer Baubetreuung in Köln an. Sollten Sie vielleicht mal bei der Auskunft, der internationalen Auskunft anrufen und eine Baubetreuung aus Bern. Nee, das geht ja nicht. Warum sollte das nicht gehen? Wir sind ja öfter in Bern und dann gibt es nachher Ärger. Das sollte jemand von außerhalb sein. Wenn es Ärger gibt, dann sind sie ja in Köln. Ja. Ja, das ist ja immer noch eine Frage der Entfernung dann. Ne? Dann ja, entschuldigen Sie bitte. Ja. Machen wir es doch folgendermaßen, bis Ihre Frau Hilde die Adresse findet. Ja. Aber ich werde mich mal kurz umhören, ob es jemanden gibt, der Ihnen da beim Vorzelt helfen kann. Ja, das wäre sehr nett, dass Sie dann anrufen. Also es sollte möglichst schnell sein, dass der rauskommt. Wird ja nochmal kalt jetzt, friert ja nochmal. Ja, richtig. Ja. Solange können wir da nämlich keine Heizung benutzen, wegen dem Pächter. Ja. Gut, Herr Panzer, machen wir es so, verbleiben wir so. So verbleiben wir, danke. Nicht bedanken. Tschö. Schönen guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo? Es geht sich um Folgendes. Und zwar machen wir die 1-Million-Slotty-Show am Telefon. Ja, und? Ja, da sind Sie jetzt Kandidatin. Ach so. Ja? Ja? Ja, Moment, ich gehe jetzt mal los. Ich habe hier was vorbereitet. Moment. 1-Million-Slotty-Show. Slotty! Slotty, Slotty! Gewinn ein bisschen vom Glück. Slotty! Schotti, Schotti, gewinn ein bisschen vom Glück. Ta ta ta ta, Schotti, Schotti, Schotti. Und du bist dabei. Dabei. Hallo? Ja, hallo? Gut, fangen wir an. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Wollen Sie mich verarschen? Berlin? Moment. Was sagt uns das Signal? Richtig! Die erste Frage haben Sie richtig beantwortet. Es sind jetzt nur noch zwei. Ja? Ja. Moment, ich muss hier stoppen. Ja. So. Die zweite Frage ist, wer ist Formel 1 Weltmeister? Und, Michael Schumacher. Richtig! Richtig, richtig, richtig! Zweite Frage ist richtig! So, Musik aus. Die letzte und entscheidende Frage. Wer ist Herr Latz? Bitte? Herr Latz? Wer ist Herr Latz? Sie. Latz, was ist? Latz, L-A-T-Z. Wer ist Herr Latz? Kennen wir nicht. Moment, das Trauerjingle? Oh, leider, leider, verloren. Pech gehabt, ihr habt's nicht gewusst. Ja, so, hallo? Hallo? Hallo? Gibt's doch nicht. Sonnenschule, schönen guten Tag. Ja, wir sind da gerade unterbrochen worden. Hier ist nochmal von der 1-Million-Slotty-Show. Ja, ich hab doch verloren. Was wollen Sie? Ja, Sie haben leider verloren. Ja. Was haben wir denn gewonnen? Haben wir Sonnenbankgutscheine jetzt? Ja, Sie haben 5 Mark gewonnen. Kein Sonnengutschein. Doch, für 5 Mark, im Wert von 5 Mark. Ja, und was mit meiner Frau, der Hilde? Na gut, dann haben Sie 10 Mark gewonnen. Ja, aber das ist ja zu wenig. Und der ist gültig bis 1 Uhr. Heute? Ja, heute. Ja, ist aber nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja, von wegen. Wie verbleiben wir denn jetzt? Sie kommen bis 1 Uhr hier rein und bekommen 2 Gutscheine von mir. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann haben Sie auch verloren. Hallo, wer ist da? Ja? Panzer, ich begrüße Sie. Panzer? Richtig. Die Frage ist jetzt, wann wir kommen können. Sie müssen ja da raus. Sie haben falsch gewählt, glaube ich. Nein, Sie sind doch der Juwelier. Ja. Ja, ich habe das ja gekauft im Prinzip. Was gekauft? Das Ladenlokal. Ich wusste nicht davon. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Wissen Sie ja jetzt. Jetzt ist die Frage, wann wir kommen. Können wir schon mal die Pakete abstellen? Was für Pakete denn? Ja, von meinem Uhrmacher. Ich bin ja Uhrmacher nebenberuflich und ich habe halt Uhren. Ne? Die müssen aber ja schon mal sich an die Raumtemperatur gewöhnen. Was ist Verkauf? Der Laden. Ihr Laden, ich ja nicht mehr Ihnen. Ich habe keinen Bescheid gekriegt und Sie sagen einfach, ich habe die Laden gekauft. Richtig. Ja, aber ich weiß nicht davon. Ja, müssen Sie, wissen Sie ja jetzt. Deswegen rufe ja, aber ich müssen an. Wir nicht. Jeder kann mich anrufen und sagen, ja, ich habe Ihren Laden gekauft. Ja. Warum sollte das einer tun? Ja, kann sein. Na? Sie können von Mond und von Sternen erzählen, das glaube ich Ihnen nicht. Ja, dann müssen Sie schon mal packen. Was soll ich denn packen? Ja, die Juwelen, alles einpacken. Okay, tschö. Hallo? Bitteschön? Ja, wir sind unterbrochen worden. Wollen Sie uns verarschen oder was wollen Sie, ja? Wieso? Haben Sie Probleme, was haben Sie? Wer sind ja. Sie? Ich bin Panzer. Ja, schön. Ja, sind Sie schon dabei zu packen? Sie müssen raus da, Freundchen. Kommen Sie hier und dann reden wir mit Ihnen. Ja, was reden Sie am Telefon? Was sind Sie für ein Mann? Was sind Sie für ein Geschäftsmann? Was reden Sie am Telefon? So eine idiotische Sache. Das redet man nicht am Telefon. Man kommt ins Geschäft und redet. Ich bin der neue Hauseigentümer, so und so. Das ist meine Karte. Ich bitte Sie, bis zu diesem Zeitpunkt dieses Geschäft zu verlassen. Dann können wir unsere Meinung sagen oder wir leiten das weiter zu unserem Rechtsanwalt. Aber wenn Sie so blöd kommen, ja, aber dann kriegen Sie von mir so einen auf die Schnauze, dass es durch den Telefon kommt und dann direkt gegen Ihr Gesicht knallt. Verstehen Sie das? Nicht direkt. Ich habe keine Lust, mit Ihnen doofe Sachen jetzt zu bereden. Ja, aber ich habe andere Sachen zu tun, was wichtiger ist und nicht Blödsinn. Konzentrier dich mal. Ja, was denn? Sind Sie bekloppt oder was? Haben Sie Langeweile? Morgen. Panzer, ich begrüße Sie. Guten Tag. Es geht sich um Folgendes. Und zwar habe ich eine Waffe, eine Handfeuerwaffe im Prinzip. Und die muss unscharf gemacht werden. Auf Dekoration umgebaut werden, ja? Ja, denn mein Sohn will die zum Spielen haben. Also der wollte im Prinzip schon, dass man da noch Patronen reintut, aber dass die nur knallen im Prinzip. Nee, das geht nicht. Man kann die Waffe nur als Deko umbauen. Was ist denn eine scharfe Waffe? Bitte? Ist das eine scharfe Waffe? Was ist das für eine Waffe? Moment, ich guck mal drauf. Beretta. Eine Beretta-Pistole. Richtig. Können Sie nicht als zum Gasrevolver oder wieder umarbeiten. Kann man denn nicht einfach vorne was zuschweichen? Das wird eh gemacht. Drohnen Sie haben doch die Waffe mit Sicherheit auf der Waffenbesitzkarte, ja? Worauf? Auf der Waffenbesitzkarte. Was weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen? Sie haben keine Waffenbesitzkarte für diese Waffe. Nee. Ist die Waffe denn angemeldet? Ja, die ist mir, die Waffe. Ja, die ist aber doch angemeldet beim Amt, oder? Ich bin gemeldet beim Amt. Ne? Ich ja im Einwohnermeldeamt, ich ja jeder im Prinzip. Oder was meinen Sie? Es geht zu jeder scharfen Waffe, gehört eine Waffenbesitzkarte. Also. Die beim Oberkreisdirektor angemeldet sein muss. Nee, hab ich nicht. Dann sind Sie Besitzer einer illegalen Waffe. Was Wo kommt die Waffe denn her? Ja, da habe ich getauscht. Ne? Sie haben die getauscht? Hab die getauscht. Wo haben Sie die denn getauscht? Ich habe die ausgebuddelt. Ne? Ich habe so ein Suchgerät, wo man so Sachen mitsuchen kann. Und habe ich im Prinzip damals so eine Art, ja, so Handgranaten gefunden. Und dann habe ich die getauscht gegen die... Handgranaten haben Sie auch gefunden? Mehrere, in der Kiste. Die haben Sie alle zu Hause? Die habe ich alle zu Hause. Also meinst du nicht, das wäre ein bisschen gefährlich? Die sind ja schon alt, ne? Die sind ja schon alt. Ja. Bleiben Sie mal kurz dran. Ich möchte, dass Sie das mal alle meinen Kollegen erzählen. Ja. Moment mal bitte. Ja, Michels, guten Tag. Ja, hier ist Panzer. Herr Panzer. Ja, ich habe da so ein bisschen mitgehört. Ne? Ich habe eine... Sie wissen also, dass Sie im Moment ein Straftäter sind. Ne? Bitte? Denn in dem Moment, wo Sie eine illegale Waffe besitzen, haben Sie schon eine Straftat begangen. Sie dürfen die Waffe ja gar nicht haben. Ne? Ja, ich frage also, ja auch hier nur an, wie das jetzt geht zum Umbau. Ja. Kriege ich denn bei Ihnen diese Waffenbesitzkarte? Ich würde ja im Prinzip, ich habe dem Kollegen erzählt, dass ich Handgranaten gefunden habe. Und die würde ich auch tauschen. Sie gehen zum Bahnhof und tauschen die Handgranaten gegen Atombombe ein. Ja. Und dann können Sie die umbauen. Ja, auf Deko. Hallo? Ja, ich höre weiter zu. Das ist mir jetzt so blöd. Ich lege auf. Tschö. Grüß dich, Frau Humler, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Ja, Humler. Ich hatte bei Ihnen Lose gekauft. Ja? Ja, vor einiger Zeit. Jetzt hatten wir, am Wochenende haben wir die Tombola gemacht, im Prinzip. Jetzt geht's darum, wann, dass wir einen Termin machen. Was heißt Termin? Für die Leute. Das sind circa 16, 17 Leute. Ja, was heißt, Moment, Sie sind vielleicht falsch. Sie haben bei uns Lose gekauft. Richtig. Ja. Ja. Was heißt Termin? Ja, für die Leute. Wie für die Leute? Wegen der Preise. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich habe denen jetzt schon ihre Adresse und alles zugeschickt. Jetzt geht's nur darum, dass auch dann jemand da ist und dass die müssen ja noch was vorbereiten bestimmt. Oder haben Sie... Sie vertun sich. Moment. Das stimmt irgendwie was nicht. Wir verkaufen Lose. Richtig. Und diese machen eine Verlosung. Wir verkaufen nur Lose. Haben wir nichts mit, wie die Leute? Ja, die Gewinner sind da. Das ist die Gewinnergruppe. Wie? Sie, Moment, Sie vertun sich. Wir haben ein Geschäft und wir verkaufen Lose und mit den Losen machen Sie eine Tombola. Richtig. Ja, und anders ist das. Ja, jetzt haben wir doch. Na, dass wir sagen, wann. Ich nehme an, die Moment, kommen Sie, alle. Moment, ich hab doch keine. Alle, Moment mal, ich komme eine Frau gerade. Hilde, ich hab den Mann dran. Einfach mal die Kunde schicken, die von haben. Damit der Bescheid weiß, der muss die Sachen ja. Sie was? Ist bestimmt. Ja, ich hab den doch dran. Der muss da die Preise besorgen. Er muss die Preise besorgen. Dann muss ich den da doch heute sagen. Das ist bekloppt, oder was? Sie bist du's? Was war denn der erste Preis? Filio. Ja, da haben wir doch. Hallo. Ich muss lachen, Herr Hansch, ich muss lachen. Bitte? Ich muss lachen. Ja, das wir sind ein Geschäft, wir verkaufen Lose. Sie kaufen mir Lose und Sie machen die Tombola. Was habe ich denn damit zu tun? Richtig, und die haben halt waren voller Erfolg. Wir haben, nee, was habe ich damit zu tun? Wir haben ca. 17 Gewinner. Nee, was habe ich damit zu tun? Wir sind ein Geschäft, Sie kaufen mir Lose und Sie machen eine Tombola. Ja, haben wir ja gemacht am Wochenende. Ja, interessiert mich doch nicht, was Sie da machen. Sie machen doch die Tombola, nicht doch ich. Ja, richtig, haben wir ja durchgeführt. Ja, gut, da müssen den Leuten die Preise geben. Was hast du damit zu tun? Sie sind aber jung. Warte mal, ich habe hier gerade die Liste liegen. Ja, wie, das sind, verstehen Sie mich nicht? Der erste, zweite und dritte ist jeweils ein Videorekorder. Ja. wann sollen die denn kommen? Wir sind ein Geschäft, wir verkaufen Ihnen die Lose. Und mit den Losern machen Sie eine Tombola. Das interessiert mich schon nicht, was Sie machen. Verstehen Sie mich nicht? Geben Sie mal Ihre Frau mal. Sie verstehen mich nicht. Gerade wieder in den Garten. Sie verstehen mich nicht. Lassen Sie uns mal ruhig bleiben. Nein, Sie, erzählen Sie mir was. Ich habe bei Ihnen ja Lose gekauft. Ja, Juba, komm, Endstation, mehr nicht. Keine Nieten, nur... Interessiert mich doch ja nicht. Lose. Ja. Und jetzt sind die Leute, die sind sehr glücklich. Die ja, wie, haben was ja, hast du damit zu tun? Die haben ja gewonnen. Wie? Ich habe doch keine Tombola gemacht. Was wollen Sie von mir eigentlich? Ja, ich muss doch die Gewinnergruppe zu Ihnen führen. Sind Sie ein bisschen Jäger oder was, Herr Hanschau? Also ehrlich, ich habe euch die Preise, müsst ihr besorgen. Wir können... Das ist eure Sache. Da muss ich mit den Leuten mal, mal reden. Ja, ja, gut, okay. Amt für Kultur und Freizeit Geisendörfer. Panzer ist hier, ich begrüße Sie. Ja? Es geht sich um das Bardentreffen bei Ihnen. Mhm. Ich würde da gerne mitmachen. Ist leider nicht möglich. Das Programm steht schon seit Ende Januar. Oh nein. Oh. Ich wollte nämlich meine Frau überraschen. Nee, tut mir leid. Ja, das ist aber, weil wir haben uns quasi in der Nähe von Nürnberg kennengelernt vor 40 Jahren. Und das wäre halt richtig schön, ne? Wäre eine runde Sache. Das Programm steht fest. Das Programm hilft, es getrübt. Und dieses Jahr geht da gar nichts. Soll ich Ihnen kurz was vorsingen? Nein, Sie müssen mir nichts vorsingen. Nein. Das ist für meine Frau Hilde. Aha. Ich hab die Hilde gesehen in Nürnberg. Mhm. In Nürnberg. Ich hab die Hilde gesehen. Ja, also Sie müssen mir jetzt da nichts vorsingen. Das nützt jetzt eigentlich auch nicht. Komm, eine Strophe. Ich hab die Hilde gesehen. Und? Ja, schön. Ja. Die dritte Strophe. Nein, Sie brauchen mir die dritte Strophe jetzt auch nicht vorsingen. Da geht's nämlich um unseren Sohn. Bolle. Ich hab den Bolle gesehen, als ich nach dem Hilde gesehen, den Bolle gesehen. Sehr schön, wirklich. Gut. Was meinen Sie, wenn die das hören? Die kriegen eine Gänsehaut. Das kann schon sein. Ne? Also... Die vierte Strophe... Ja, aber das interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht. Unsere Tochter, Sulaska ist unsere jüngere Tochter, das ist auch der Inhalt der vierten Strophe. Sulaska gesehen. Die Hilde, den Bolle. Sulaska, die Bolle, Hilde, Bolle. Also das ist jetzt, sag ich mal, die Essenz der vierten Strophe. Da wollten Sie eigentlich nicht hören, aber das war auch nur die Essenz. Der Colli von meiner Frau. Nein, Sie brauchen jetzt die Strophe vom Hund nicht auch nur vorsingen. Nee, das wollte ich auch. Da gibt's auch gar keine Strophe. Ach, da gibt's keine. Nee. Der hat ein Halsband und da steht Hilde drauf. Und das ist die fünfte Strophe. Die geht sich also um das Halsband vom Colli, die Hilde. Hilde. Ist sehr kurz. Ja, der ist wirklich kurz, die Strophe. Ja, ich habe die auch absichtlich da unterbrochen, weil man ja sicher denkt, ach, so ein Hund ist nicht so wichtig, ne? Ja, genau. Und der taucht aber nachher in der 12. Strophe auf, aber da sind wir ja nicht. Nein, da sind wir jetzt nicht. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Wir verbleiben jetzt so, dass wir Sie beim Badentreffen nicht mehr ins Programm aufnehmen können und somit hat sich für uns der Fall erledigt. Ja? Ja. Ja. Ja. Also ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, ja? Tschö. Guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ich grüße Sie auch. Was kann ich für Sie tun? Es geht sich um Folgendes. Und zwar suchen wir diese Person. Aha. Also ein Mann um die 30. Das ist ja spannend. Bitte? Wofür suchen Sie den denn? Ja, ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, also er sollte kräftig sein und... Er soll für Sie arbeiten. Richtig. Haben Sie einen Betrieb oder sowas oder eine Firma oder... Nee, ich privat. Dann rufen Sie auch am besten bei der privaten Anzeigenannahme an. Ja, da habe ich schon mal versucht, aber da läuft ein Band. Ja, das und ist mittags immer. Jetzt sind die Plätze aber wieder besetzt, ne? Also da müssen Sie jetzt persönlich jemanden erreichen. Das Problem ist, da könnte es ja dann zu spät sein. Für wann? Wie, nein, dass es dann zu spät ist. Ja, zu spät für was denn? Ja, dass wir den Mann kriegen, ne? Ja, die erscheinen sowieso nur Dienstag und Freitag. Und für Freitag sind sie sowieso zu spät. Da war schon Annahmeschluss. Ja, der muss aber um so gegen 4 müsste der da sein. Wann denn? An welchem Tag? Ja, heute. Entschuldigen Sie, aber wir sind eine Zeitung. Und die Zeitung erscheint zweimal in der Woche. Sie können jetzt nicht hier telefonisch bei uns da was aufgeben und wir verbreiten das dann in der Stadt. Also so einfach funktioniert es nicht. Wir können da nichts für Sie tun. Wann kommt denn da einer raus? Das sagte ich ja eben. Dienstag und Freitag erscheint dann. Nein, wann Sie da eine Person rausschicken können? Wir schicken niemanden. Wir nehmen Anzeigen auf. Ja gut. Wir vermitteln keine Leute für Sie, ne? Ja gut, aber Sie haben das ja jetzt da ein bisschen vermasselt. Sagen Sie mal, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Kann das sein? Nein, wir brauchen ja um 4 Uhr eine Person. Ich möchte Ihnen jetzt mal was erklären. Na, weil um 4 kommt der LKW. Ja, ich habe Sie schon verstanden, aber ich versuche Ihnen zu erklären, dass wir da nichts für Sie tun können. Ja. Wann können Sie denn da einen rausschicken von den drei? Sie haben doch noch 3 Leute da. Hallo, haben Sie eigentlich irgendwas von dem, was ich gerade Ihnen erzählt habe, verstanden? Ja, Sie haben aber ja gesagt, dass Sie da 3 Leute auf Abruf hätten, in petto. Dass ja, Sie für Notfälle wir haben 3 Leute, die Anzeigen aufnehmen. Ja, wir haben keine 3 Leute, die rausfahren und Leuten beim Packen helfen. Ich weiß auch gar nicht, was Sie da erwarten. Aber da reichen noch 2 dann als... Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Guten Tag. Es geht hier um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit. Und meine Frau ist auch hier, die Hilde. Und die haben hier keinen Kokossaft. Können Sie da was bringen? Was? Was brauchen Sie? Kokos, also Saft mit Kokosgeschmack. Die haben hier nur so komische Getränke. Und meine Frau hätte gern Kokossaft. Nee, sowas haben wir nicht. Warum? Ja, also Kokossaft habe ich noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, sowas haben wir nicht im Lager. Na gut, danke. Tschö. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit. Und ich würde gerne Kokossaft bei Ihnen bestellen. Ja, haben wir immer noch nicht. Was? Kokossaft. Wieso haben Sie sowas nicht? Gar nicht? Nee, sowas haben wir nicht. Das habe ich Ihnen doch eben schon mal gesagt. Ja, danke. Tschö. Tschüss. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, hallo, Herr Panzer. Wollen Sie jetzt was anderes als Kokossaft? Nein, es geht hier um Folgendes. Und zwar sind wir hier auf einer Geburtstagsfeierlichkeit. Meine Frau und ich. Und ich würde gerne Kokossaft bestellen bei Ihnen. Ja, Sie haben doch gerade schon mal angerufen. Herr Panzer, Sie haben doch bei uns schon mal angerufen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass wir leider keinen Kokossaft haben. Das tut mir ja sehr leid. Ich wüsste aber auch keinen anderen, der jetzt Kokossaft hätte. Sowas gibt's doch gar nicht. Ja. Tschö. Tschüss. Getränkemarkt Michels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, und Sie wollen Kokossaft. Ja? Ja, Herr Panzer, Sie haben doch jetzt schon 3-mal angerufen und ich habe Ihnen 3-mal gesagt, es tut mir sehr leid, wir haben keinen Kokossaft. Ich komme. Die Situation kommt mir vor, als hätten wir dich schon mal gehabt. Ja, das kommt mir allerdings auch so vor. Sagen Sie mal, Herr Panzer, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Haben Sie keinen Kokossaft? Nein, Herr Panzer, immer noch nicht. Getränke Mark Mechels, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hör mal, jetzt reicht's mir. Ich hab da keine Zeit für. Du hast ja wohl nicht mehr alle. Ich hab dir jetzt 3 oder 4 oder 5 Mal gesagt, dass ich keinen Kokossaft hab. Ja. Sag mal, was soll denn das? Ja, ich bin auf einer Feier hier. Es reicht. Danke, tschüss. Hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Getränkemarkt Michels. Panzer, ich begrüße Sie. Mhm. Es geht sich um Folgendes. Sag mal, hast du einen Vollschuss? Sagen Sie, kommt Ihnen die Situation auch bekannt vor? Ja, die kommt mir bekannt vor. Die hatte ich, glaube ich, 20 Mal heute Abend. Mein Déjà-vu habe ich gerade. Naja, es geht sich um Folgendes. Ich auch, ja. Und zwar, hallo? Ja? Es geht sich um Folgendes. Und zwar bin ich hier auf einer Feierlichkeit. Sag mal, was hast du schon getrunken? Und ich würde gerne was bestellen. Ja, Kokossaft. Richtig. Doch lieber Wodka. Wieso? Ja, du bist doch total voll. Hören Sie mal, reden Sie mit jedem Kunden so? Nee, nur mit denen, die 20 Mal an einem Abend anrufen und immer wieder nach Kokossaft fragen, obwohl ich keinen Kokossaft hab. Warum haben Sie denn keinen? Du dickst ja lieber sauber. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt lass mich bitte in Ruhe schlafen, ja? Tschüss. Getränkemarkt Michels. Panzer. Ja, Herr Panzer. Ja. Ich habe gerade ungefähr 200 Liter Kokossaft losgeschickt, ne? Der Fahrer ist unterwegs. Woher wussten Sie denn? Ja, haben Sie mir ja schon gesagt, ne? Dann ist ja alles klar. Schönen Abend noch und viel Spaß bei der Geburtstagsparty. Tschüss.